machen diese Bastarde sich wieder lustig. Ja, aber das ist nicht zum, Versenden, sondern nur zum, ja, okay. Ich muss das mit erst öffnen, weil wenn man das mit der Galerie macht, dann, wer von euch hat die Pytonieb-App? Dann macht er, immer Speicher voll, weil der interne Speicher durch die voll ist. Ah, hier. Ist ein bisschen dunkel. Ich werfe eine Lüte mit Ton. Darf ich? Ist das dein Blog? Darf ich halten? Und soll mein Ohr schon halten? Ich halte es lieber so. Ja, okay, dann halte ich bitte mein Ohr. Ja. Mach lauter. Die Erinnerung von den letzten Jahren besser vorgestellt. Nach dieser Fahrt feiern. Man hört nichts. Egal, kann ich mich später. Pass auf, dass sie nicht alles platt krampelt. Ich muss da durchfahren. Die Klassenfahrt dieses Jahres, die ist so ähnlich zumindest kann ich mir die Erinnerung von den letzten Jahren besser vorstellen. Nach dieser Fahrt, weil die Erinnerungen ein bisschen aufgefrischt werden, fühlen die sich jetzt an, bis es bei ihr Licht ist. Die Erinnerungen fühlen sich ein bisschen authentischer an. Das bedeutet, dass die Erinnerung zum Beispiel wo wir letztes Jahr am Strand waren oder vorletztes Jahr irgendwelche Spiele gespielt haben mit der Schulklasse oder auch kurz vor dem Abschied das mit dem Koffer packen, wie die Räume aussahen und die Stimmung, die die Ambiance, die Atmosphäre, die ist sehr ähnlich tatsächlich. Und ich kann schwer fassen, dass ich mich tatsächlich hier befinde, weil schon am Anfang, als ich angekommen bin, hat sich diese Klasse, auch wenn es nicht wirklich schön war, ist sehr stark limitiert. Und schon ganz am Anfang hat sich die Abschlussfahrt so limitiert und vergänglich angefühlt, dass ich schon am Anfang die Illusion hatte, dass sie so kurz vor dem Ende steht. Die Innenkamera kann auch sehr gut in der Dunkelheit filmen. Und jetzt ist die Klassenfahrt kurz vor dem Ende. Also alles, was übrig bleibt, ist Sachen einpacken. Das ist wieder ein riesiger Aufwand. Und es hat sich sehr ähnlich wie das letzte Mal angefühlt. Ich kann nicht fassen, dass zwischen diesen beiden Jahren das Also da kommt eigentlich nichts. Ah, ich habe 3 Nachrichten, habe ich. Und? Ich guck mal, Cell Podcast. Ah, Mann, das waren meine Eltern. Boah. Ich weiß, wie das Lied heißt. Rich Sugar. Das, was Fabian gerade abspielt. Das heißt Rich Sugar. Aber die haben mich wieder aufgerichtet. Jetzt ist der Schmerz auf der Teil gelaufen. Ich traue mich wieder raus und gehe gestärkt daraus hervor. Wisst ihr, das Tolle ist, dass ich kaum noch an sie denke. Zum Glück halte ich mich an. Entschuldige, aber die Hochzeit war erst gestern. Also vor 24 Stunden. Ich weiß. Sie ist nicht mehr bereit, nach vorn zu kommen. Heute beginnt ein tolles neues Kapitel meines Lebens. Und das müssen wir feiern. Und dazu brauchen wir zwei Dinge. Wir brauchen Cool und wir brauchen The Gang. Es ist schon noch Zeit. Ich sehe mir diesen jungen Mann an, wie er jetzt vergessen und lächerlich vor der Jukebox herumhüpft. Und dabei denke ich mir bestimmt, wisst ihr, ist der Mann vielleicht doppelt so falsch? Au! Schmerz! Ich verstehe echt nicht, wieso er überhaupt tanzte. Er sollte viel besser das Auto mit einem Vorschlaghammer vertrümmern. Wir sind mal angenommen. Der gute Ted geht nicht nach vorne, glücklich zu sein, sondern Ted ist wirklich glücklich, denn er wollte überhaupt den Rücken fürs Leben schließen. Dann nimmt er gerade die schärfste Kameradenrasen der Zugbeckkampf von Mauer des Fan bei ihm. Mal abgesehen von dem ersten Jungen, aber im Vergleich zu den anderen. Nein, ich sage, Ted ist wirklich vollkommen von der Rolle. Was geht ab? Ich sag nur, vollkommen von der Rolle. Und wir alle müssen jetzt für ihn da sein, falls er Hilfe braucht. Aber so sehr meine Freunde für mich da sein wollten, es sah aus, als würde es mir gut gehen. Hast du schon durch, Fabian? 18 noch. Aber mit dem Adam? Nein, nicht ganz. Wichser. Wir machen uns Sorgen, dass du die ganze Geschichte mit Stella verbrennst. Stella kommt wieder, oder? Also nicht, also bis jetzt noch nicht. Die Folge, jetzt versteckt mich unter dem Tisch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, bleib mir cool. Blick mir der Sache ruhig ins Auge. Also gut, Leute. Ihr folgt mir jetzt, okay? Das ist doch ein Scherz, oder? Ist das ein Ernst? Ich werde jedenfalls nicht unter diesen Tisch krabbeln. Ich werde vielleicht unter diesen Tisch krabbeln. Sie dreht sich in unsere Richtung. Geiles Lied. Entschuldigen Sie, brauchen Sie auch bestellt? Nein, ich will es mit nach Hause nehmen. Sie bestellt sich offenbar was zum Mitnehmen. Sie zufrieden aus, hat sie was über mich gesagt. Ist mir auch egal. Bleiben die Mandeln. Ja, wo sind Fels Rüste geblieben? Geh ich sehen, wie man beim Schraubstock ist, der das Garage da. Geh auch so scheiße an. Hey, du bist vielleicht aus Ohio, aber du lebst jetzt in New York, okay? Und hier in New York schlucken unsere Gefühle nicht runter. Weißt du, wir stoppen sie lieber anderen in den Hals, damit sie drinnen stinken. Na, klopf mal deine Sprüche nicht. Wenn du in einer Lage wärst, würdest du dich auch sollen wir zum Automaten gehen? Lass uns zum Automaten gehen. Oder hat jemand Wasser? Ja. Gib mir bitte. Armin, kannst du mir das Wasser da oben holen, was auf dem Schrank steht? Okay, Schrank steht das rum, warte. Ist doch da. In der Tasche, du Mikrodecken. Blaue Grüne. Was ist das hier? Ich weiß ja nicht, dass ich auf die Fresse fliege. Das ist der Powerbank, ne? Das ist schön. Ich weiß nicht. Jetzt komm, ne? Gleich, du denkst dir so, boah, Ted ist der krasseste Ficker, den es gibt. Aber dann, bruh. Sie guck einfach, Ende der Folge. Hey, Bunny. Killer gleich Eis auf die. Aber nicht. Du armes Ding. Du musst es in Kanada aufwachsen, schwer nicht. Wieder mit. Fahrwerk Alexander Aldatz. Boah, hast du das gehört? Da hat jemand richtig luftiges. Ja? Lustiges angeklopft. Armin, steh mal an der Tür, wache, wenn gleich jemand klopft, mach sofort die Tür. Okay. Kann sein, dass keiner mehr war. Armin, nur wenn jemand klopft, machst du auf den Hausbruch, hat nicht mehr Spaß. Wäre lustig, aber nicht. Total excellent. du Scheiße, guck mal. Oh mein Gott, guck das an. So vergewaltigen weiße Kopf, schwarze, Alter. Guck mal, der Hund. Das wird noch schlimmer. Ist das wieder so ein Weed-Hund? Der schreit da, reißt mir den Arm ab, Alter. Wo gehst du? Ich geh nicht. Achso, nee. Ey, du, sag mal. Junge, wohin? Wo ist das? Mit dir. Ich rede doch mit dir. mach ich was los. Hä? Kevin. Ich komm mit. Nein. Machen wir zu. Wer ist das? Wer war das? Martin. Was hat er gefragt? Ich hab's nicht verstanden. Ah, das ist nicht wahr. Martin! Ja. Was ist los? Was ist los? Das ist Ja, bitte. Ja, klar.